Der esoterische Hitlerismus ist tantrisch. Wir haben uns über diese Erklärungen deshalb so ausführlich verbreitet, weil diese an den Nerv der hier dargelegten Themen rühren. Der Tantrismus ist eine in die Offenbarung von den Uranfängen aufgenommen, in ein System zusammengefasste, lediglich den Realitäten des Kali-Yuga angemessene Lehre für eine Zeit, in welcher die Geschehnisse ihn erforderlich machen. Früher war die Beziehung zwischen Shiva und Shakti platonisch, dem teilweise im Gnostizismus, im Katharismus, in der Einweihung der Troubadoure, in der Alchemie und bei den templerischen Gralsrittern Rechnung getragen wird. Der letzte Grund, der wesentliche Stoff für die Lehren des initiierten Druidentums, des esoterischen Katharatums, der Minnesänger, der Fedele de Amor und der Templer, sowie für die Lehren des esoterischen Hitlerismus, ist jedoch der Tantrismus. Wie wir schon sagten, war es in grundlegender Weise der tantrische Yoga einer unbekannten westlichen Art, vielleicht nicht in seiner ganzen Breite entwickelt und einem großen Teil der exoterischen Allgemeinheit nicht bewusst, der jene Esoterik begründete und seine Eingeweihten zur Überwindung des Dualismus brachte und sie schließlich dazu führte, jenseits der Polaritäten zur absoluten Persönlichkeit zu gelangen, wie es von Brissot erwähnt wird. Man wird so die Haltung einiger SS-Führer wie Ohlendorf und anderer besser verstehen, welche, wenn man ihnen auch unterstellen wollte, schreckliche Taten begangen zu haben, einen shivaistischen Gleichmut bewahrten, jenseits von Gut und Böse ausschließlich auf der Suche nach jenem Zentralpunkt des Wesens, der transzendenten, solaren Männlichkeit, die vom Ur, von den Ursprüngen herkommen, auf dem Weg hin zur absoluten Persönlichkeit. In Bezug auf jene schrecklichen Taten, über die man in Nürnberg zu Gericht saß, ist es notwendig, ein für allemal zu sagen, dass diese Angelegenheit von 6 Millionen Juden, die in Verbrennungsöfen verschwunden sein sollen, eine der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Menschheit ist, wobei der Jude in planetarischem, weltweitem Ausmaße sein innerstes Wesen als Schwindler offenbart. Etwas Ähnliches war bereits am Ende des Ersten Weltkrieges geplant. Die Deutschen schnitten französischen Frauen die Brüste ab, fraßen deren Kinder und so weiter. Man belegte das alles durch Fotografien. Später rückte dann der englische Propagandaminister in seinen Memoiren von diesem Schwindelmanöver ab und stattete sogar Hitler einen Besuch ab. Und was lässt sich heutzutage bei der fortgeschrittenen Technik in der Fotomontage von Filmen und anderen Informationsmedien, die sich sämtlich in Händen der Juden befinden, nicht alles tun? Ich entsinne mich, dass bei Kriegsende die Zahl getöteter Juden 1 Million noch nicht erreicht hatte. Heute sind es mehr als 6. Eine Inflation ohne die Möglichkeit einer Deflation zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Man hat 2 Generationen Deutscher zum Opfer dieser Fälschungen im Weltstabmaß gemacht und sogar auch junge Juden, die über ihre Chromosomen ihren genetischen Code automatisch ferngelenkt wie Roboter dazu gebracht worden sind, diesen unseligen Parolen Glauben zu schenken und sie nachzusprechen. Es gibt in der ganzen Welt keinen Juden, von dem nicht ein Verwandter in einem Verbrennungsofen ermordet worden wäre. Davon ist er überzeugt. Auch gibt es keinen Juden über 60 Jahre, der nicht in einem Konzentrationslager geschmachtet hätte, aus dem er dann bei lebendigem Leibe entkam, selbstverständlich, um davon zu berichten. André Brissot schreibt, die Vernichtung durch Giftgas, die nirgendwo anders als auf polnischem und sowjetischem Gebiet angewandt wurde, hat viel Tinte fließen lassen. Das Problem ist nicht klar. Man darf Gaskammern nicht mit Verbrennungsöfen verwechseln. Öfen zur Leichenverbrennung und Epidemieverhütung möchten wir hinzufügen. Und Brissot fährt fort. Die Zeugenaussagen des SS-Mannes Kurt Gerstein sind misstrauenerweckend und die Umstände seines Selbstmordes sowie das Auffinden seines Tagebuches sind sehr seltsam. Die Erklärungen des Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, die er über Gaskammern in seinem Lager abgibt, strotzen von Widersprüchen und falschen Behauptungen, insbesondere was die Abmessungen dieser Kammern sowie deren Funktionieren anbelangt, was zu der Vermutung Anlass gibt, dass er von seinen sowjetischen Kerkermeistern zu solchen Angaben gezwungen worden ist. Die Aussagen von Überlebenden der Läger von Treblinka, Auschwitz, Lublin, Kumhof, Belzec und Sobibor sind widersprüchlich und vage. Trotz guten Willens und des Bemühens, sich zu erinnern, haben diejenigen, die auf meine Fragen antworteten, keinerlei Licht in dieses abscheuliche Geheimnis bringen können. Mitte 1977 wurde in England das Buch von David Irving, Hitler's War, also Hitlers Krieg, ein Werk von mehr als 800 Seiten veröffentlicht. 10 Jahre lang hat sein Verfasser Nachforschungen angestellt und er hat schließlich auch die in Berlin geretteten oder wiederbeschafften Dokumente zu Rate ziehen können. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass Hitler von der Vernichtung der Juden und auch von der sogenannten Endlösung des Problems, wie das die Juden selbst bezeichnen, nichts wusste. Dieses Buch hat begreiflicherweise entrüstete Kritik hervorgerufen, denn es droht, zur ungelegenen Zeit die weltweite Operation zu Fall zu bringen, dank derer man in der Lage war, ein völlig falsches Bild von einer gerechten, der ganzen Mazedonie derzeitiger demokratischer Sklaverei überlegenen Staatsform zu zeichnen. Wenn Hitler von dieser organisierten Ausrottung nichts wusste, dann deshalb nicht, weil sie niemals existierte. Ist es denkbar, dass Himmler, der ja bei der Ausrottung von Juden in den Konzentrationslägern der unmittelbar Ausführende gewesen wäre, die Wahnsinnstat begangen haben sollte, noch kurz vor Kriegsende mit dem Präsidenten des jüdischen Weltkongresses, Norbert Masur, zusammenzukommen, um zu einer Übereinkunft zur Beendigung des Krieges im Osten zu gelangen? Und könnte man annehmen, dass Masur sich zu diesem Treffen bereit erklärt hätte, wenn bereits die 6 Millionen Juden in den Verbrennungsöfen ermordet worden wären? Man soll nur nicht sagen, dass die Juden nicht wussten, was während des Krieges in Deutschland vorging. Sie wussten alles. Ein weiteres Mal geschieht es, dass die Juden ihre Gegenwart und ihre Zukunft auf einer Fälschung aufbauen. Der Plan ist im 5. Protokoll der Weisen von Zion enthalten und sieht konsequent vor, selbst wenn im gegnerischen Lager ein Geistesheld erstände, der sich mit uns in einen Kampf einließe, so müsste er dennoch unterliegen, da der Neuling sich mit dem Alteingesessenen wie uns nicht messen kann. Der Kampf zwischen uns wird dann so schonungslos werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Sie würden also aus einer Niederlage den größtmöglichen Nutzen ziehen. Man muss Julius Evola zustimmen, wenn er sagt, wenn die Protokolle der Weisen von Zion nicht echt wären, so entsprechen sie doch den Tatsachen. Leon de Grell hat mir gesagt, die allergrößte Dummheit, welche die Deutschen hätten begehen können, wäre die Tötung von 6 Millionen Juden gewesen, wo sie doch an der Heimatfront verzweifelt Arbeitskräfte benötigten.